hiermit. Ja, hallo alle, die sich jetzt hier versammelt haben. Facebook, Periscope und YouTube spreche ich da insbesondere an. Es ist mal wieder soweit, möchte man fast schon sagen. Ich setze mich hin und quatsch mit euch ein klein wenig über die zurückliegende MMA-Woche. Als erstes die Frage in Richtung den geneigten YouTube-Zuschauer. Kann man mich verstehen? Denn ich habe mein Setup ein klein wenig verändert. Also alle, die auf YouTube zugucken, könnten mir mal kurz eine kurze oder eine knappe Rückmeldung geben, ob man mich gut verstehen kann. Ich nehme jetzt mit meinem normalen Mikrofon auf und hoffe, dass dadurch die Qualität für den Podcast anschließend auch einfach ja, ein bisschen besser ist, sich alles ein bisschen besser anhört. Das ist jedenfalls der Plan dahinter. So, also wenn mir mal jemand kurz... Ja, also da gibt's doch schon die Rückmeldung geben wollte ich eigentlich sagen, dann wäre ich euch sehr verbunden. Also es funktioniert alles und ich begrüße heute auch mal insbesondere den Podcast-Hörer an sich, denn bislang habe ich ja immer nur in Richtung Facebook, Periscope und YouTube gesprochen und habe eigentlich die Podcast-Hörer völlig vernachlässigt, muss man fast schon sagen. Dabei machen die immer noch das Gros meiner Hörerschaft aus, muss man definitiv sagen. Ihr seht's ja selber, die Videos von mir, die ich auf YouTube hochlade, kommen so auf ja 150 Klicks, wenn es gut läuft. Und die Downloads auf nonpg.de, die liegen circa so bei 200 bis 300 pro Ricky MMA-Folge. Also möchte ich die hier nicht vernachlässigen. Zum Glück hat YouTube mich gerade daran erinnert, dass du heute live drauf bist. Ja, ich bin heute live drauf, Mike Nöcker erst morgen. Das müsst ihr euch einfach so merken. Ricky ist Donnerstag live drauf und Mike Nöcker, das ist ein Vogel, morgen. So, ich verspreche euch, ich schicke jetzt noch einen kleinen Disclaimer davor, den ich in die nächsten Folgen nicht mehr mit einfügen werde. Also, ich möchte jetzt gleich über MMA mit euch reden, über die UFC, gar keine Frage, aber eins vorneweg. Euch wird es mit Sicherheit aufgefallen sein, auf nonpg.de gab es übers Wochenende hinweg die ein oder andere Änderung, sprich ich habe das Layout der Seite ein bisschen verändert, habe Content gelöscht, kann man nicht sagen, sondern ich habe meinen Vertrag mit meinem Hoster nicht verlängert und habe ein Downgrade in Sachen Speicherkapazität vorgenommen. Sprich, ich kann nicht mehr so viele Folgen vorhalten wie zuvor. Ich habe einfach weniger Gigabyte zur Verfügung. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich zahle das ganze 4-Ecken, 2-11er Gedöns und so weiter und natürlich auch meine Podcasts aus eigener Tasche. Das ist für mich okay, es ist ja ein Hobby, kostet ungefähr 300 Euro im Jahr und die wären jetzt wieder fällig gewesen, nicht ganz 300 Euro, aber sei es drum. Und ich habe mich dazu entschlossen, diesen Betrag nicht mehr aufzubringen. Das liegt auch daran, dass ich es fairer gefunden hätte, wenn wir das durch drei teilen können. Es sind ja auch immer drei Leute gewesen, die diesen Podcast hauptsächlich bestritten haben, nonpg.de. Der Pocho hat sich beteiligt und der Chris verständlicherweise will das nicht. Also ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn er sagt, du, das Geld brauche ich für andere Sachen. Nur ich möchte es aus der eigenen Tasche auch nicht bezahlen. Deswegen habe ich den Content jetzt erstmal ausgegliedert. Wer jetzt unbedingt alte Sachen hören will, geht am besten auf archive.org. Da sind unsere ganzen alten Folgen, Cult of Personality, Non-PG, 4-Ecken, 2-11er, MMA Radio, was ihr wollt. Also die Folgen sind nicht aus dem Netz verschwunden, sie sind nur von non-PG.de verschwunden. Was ich auch noch geändert habe, ihr könnt in Zukunft Ricky palm.de in euren Browser eingeben und dann öffnet sich meine Webseite, sprich nonpg.de. Also das ist alles miteinander gekoppelt. Das wird definitiv auch noch fortgeführt. Wie gesagt, ich kann immer nur kleine Schritte machen, weil es ein bisschen manchmal auch meine ich sag mal jetzt WordPress-Kenntnisse übersteigt. Ja, also ich möchte immer mehr, als ich eigentlich machen kann. Ich versuch's dennoch. So. Also in Zukunft werdet ihr auf nonpg.de/rickypalm.de diese Ricky MMA Folgen hören, natürlich die Countdown Shows werdet ihr da euch anhören können, ihr werdet die normalen Ricky Folgen euch anhören können und das sind die Podcasts, auf die ich mich jetzt konzentrieren werde. Ricky, ein ganz klassischer Laber-Podcast und ich habe es schon ein paar Mal erklärt, das kann auch gut sein, dass ich da 6-mal hintereinander mit demselben Menschen spreche, einfach weil ich so interessant finde. Es ist so eine Art What's Up, nur ohne Grenzen, kann man sagen. WhatsApp war ja immer so ein bisschen auf eine Stunde limitiert und es war dann nur Chris und ich, und das wird sich ändern. Es soll auch mehr kommen, dazu komme ich aber gleich noch. Hauptaugenmerk liegt weiterhin für mich auf die UFC, und da möchte ich jeden Donnerstag, vielleicht auch mal Mittwoch, nächste Woche wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mittwochs diese Ausgabe hier aufnehmen muss, weil Donnerstag es mir von der Zeit nicht reicht. Also werde ich jeden Mittwoch, jeden Donnerstag werde ich eine Ausgabe, ja, dieser Live-Streams machen und den Tonmitschnitt dann auf nonpg.de veröffentlichen als Podcast. Ich werde versuchen, weiterhin die Countdown-Shows zu machen. Das ist auch so eine zeitliche Angelegenheit, die ich so ein bisschen in den Griff bekommen muss. Es ist halt momentan am Wochenende immer viel zu tun für mich, und dann fällt manchmal die UFC so ein bisschen hinten runter. So, warum erzähle ich euch das alles? In Zukunft möchte ich vermeiden, dass ich von anderen Mitpodcastern abhängig bin. Das betrifft jetzt nicht nur den Content, also das mache ich ja sowieso, dass ich jetzt eigentlich gar niemanden mehr ins Boot hole, sondern eher dann Gäste einlade. Das ist mir viel lieber. Und ja, ermöglicht mir auch natürlich, mit viel mehr Leuten mich auszutauschen, als wenn du nur immer auf ein oder zwei angewiesen bist. Aber auch finanziell möchte ich mich nicht mehr so abhängig machen, dass ich jetzt gerade so Verträge mit Hosts annehme, die relativ teuer sind, und wenn man es aber durch drei teilt, dann ist es machbar, wenn man es aber dann alleine tragen muss, ist es zu teuer. Dementsprechend werde ich die Folgen, die ich hier aufnehme donnerstags, immer nur, ja, so ungefähr 10 Wochen im Netz lassen. Also immer die letzten 10 Folgen werden abrufbar sein, und danach lösche ich praktisch die 11., wenn wieder eine neue dazukommt. Und bei den Ricky-Folgen ist das nicht so, die bleiben komplett erhalten, je nachdem, wie viel Content ich da zusammenbekomme, aber die Ricky-MMA-Folgen verschwinden im Podcast nach 10 Wochen. Auf YouTube könnt ihr es euch jederzeit anhören, und ich denke mal so, also 11 Wochen später wird sich keiner mehr anhören wollen, was ich zu Bisping gegen Nick Diaz zu sagen habe. Also das ist auch noch so ein kleiner Hinweis für alle, die ja viel Podcasts gehört haben in letzter Zeit. Dann noch ein kleiner Aufruf an euch, das ist jetzt kein Betteln oder das Projekt stürzt sonst ein oder sonst irgendwas, nein. Aber ich wurde dann und wann mal gefragt, hey, hast du keinen Spendenbutton? Den habe ich mir jetzt besorgt. Der ist noch nicht so zugänglich, wie ich das gern hätte. Aber wenn ihr auf nonpg.de geht und dann auf diesen Ausklapp Schnupsi drückt, ja, da ist so ein, das erkennt man, also ihr werdet alle schon mal im Internet unterwegs gewesen sein. Also auf jeden Fall, wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr da ein kleines Widget, da steht Dankeschön, und dann habe ich da 2 Möglichkeiten angeboten, mich zu unterstützen. Zum einen könnt ihr mich beschenken, und zwar habe ich meine Amazon Wishlist verlinkt, und ich habe mein PayPal Me Konto verlinkt. Also überlege ich gerade krampfhaft, wie ich das genannt habe. Ihr braucht, glaube ich, nämlich noch nicht mal auf den Link klicken, um mir eine Spende zukommen zu lassen. Ich glaube, es reicht, wenn ihr paypal.me/RickyPalm eingebt, und dann könnt ihr mir eine Spende zukommen lassen, die mir natürlich hilft, mehr Content zum Beispiel zu produzieren oder eben Serverkosten zu decken. Also ich habe wirklich ein Konto, das nur sich um Podcasts dreht letzten Endes. Also wer da mir unter die Arme greifen will, wie gesagt, das ist überhaupt kein Wenn und oder kein Muss, sondern das ist einfach, weil es manchmal halt eben zur Sprache kam, der kann das da tun, paypal.me/RickyPalm, und ja, selbst 30 Cent sind eine Hilfe, definitiv. Also man muss da nicht irgendwie besonders hohe Beträge rausrücken, aber wenn jemand mal Bock hat, 1 Euro zum Beispiel abzudrücken, dann freue ich mich da natürlich. Zum Beispiel für, jetzt kommt's noch, oder ich freue mich besser gesagt auf einen Hintergrund. Denn ihr seht ja das hier hinter mir, das sieht alles immer ein bisschen kacke aus, da mit dem Hochzeitsbild aus New York und so, ist nicht optimal, aber ich scheue mich bislang auch, da irgendwie einen Hintergrund mir zuzulegen. Das kostet dann 60 bis 90 Euro und nachher brauchst du es nach 3 Wochen nicht mehr, weil nur noch 12 Leute zu gucken. Ich meine, mit die gesamten Zuschauer dann, nicht nur die live zu gucken. Also habe ich mir bislang noch nicht so eine Rückwand geholt, aber wenn ich so ein Konto habe, auf das ab und zu mal eine Spende einfließt und ich komme an einen gewissen Punkt, dann bestelle ich mir so eine Rückwand. Sprich, es fließt letzten Endes ins Projekt, ja. Also ich will mir definitiv da hinten irgendwie was hinmachen, damit das nicht mehr ganz so bescheuert aussieht und vielleicht auch mal irgendwann eine Lampe holen, dass ich ein bisschen besser ausleuchten kann. Aber wie gesagt, das Ganze möchte ich nicht komplett finanzieren, weil ich die Sorge habe, dass ja, ich weiß halt einfach nicht, wie viele Leute hier noch in einem Jahr zugucken, ja, und das ist immer so die Hemmschwelle, die ich habe. Aber mal sehen, vielleicht machen wir da was, vielleicht auch mal mit Patreon, weiß ich nicht. Aber dann wisst ihr jetzt mal Bescheid, was sich auf non-PG.de geändert hat. Ich hoffe, das sagt euch in gewisser Weise zu. Wenn ihr übrigens irgendwelche Veränderungsvorschläge habt oder Wünsche oder sonst irgendwas, könnt ihr mich auch jederzeit auf Twitter @RickyPalm oder @RickyMMA anhauen. Ja, ich freue mich definitiv über jede Meinung zu dem, was hier passiert, sage ich jetzt mal. Gut, oh, jetzt habe ich das vorne weggeschickt. In Zukunft werde ich ja, glaube ich, einfach so einen kleinen Disclaimer schneiden und werde den vorne an den Podcast hängen oder so. Hier auf YouTube, Periscope und Facebook. Da wollen wir ja einfach so ein Gequatsche gar nicht hören. Sind wir mal ganz ehrlich. So, was schreibt denn hier der Göllert? Guckt deine Frau den Stream? Wenn ja, dann pennst du morgen auf der Couch. Guckt deine Frau den Stream? Wenn ja, dann pennst du morgen auf der Couch. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Sieht man da irgendwas Indiskretes hinter mir? Da muss ich selber mal gucken. Ein Schlüpper oder so. Also da muss mich der Göllert jetzt hier mal aufklären, was ich jetzt verbrochen habe. Oder habe ich was Falsches gesagt? Um Gottes Willen. Ich setze ja alles aufs Spiel. Wahrscheinlich habe ich was Falsches gesagt. Gut, jetzt geht's um die UFC. Darum soll es ja eigentlich hier gehen. Ich habe wieder viel zu lange im Vorfeld gesprochen. Glaub schon wieder fast 10 Minuten. Darum soll es ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht gehen. Aber ich wollte ja, ich fang an. Bisping gegen Nick Diaz ist mein erstes Thema. Wie gesagt, das muss man vielleicht noch kurz mit einfügen. Solltet ihr Fragen haben, entweder auf YouTube oder auf Facebook und natürlich auch auf Periscope, könnt ihr mir die gerne jederzeit schicken. Ich berücksichtige die dann entweder im Laufe der Sendung oder gehe direkt drauf ein. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ja irgendwelche Themenvorschläge habt und Fragen, die ihr hier mit einbringen wollt. Das wäre hervorragend. So, der Göllert schreibt, dein Spruch über die Hochzeitsbilder war nicht frauenfreundlich. Ach so, ja, naja, ich meine, jetzt, ich weiß, was du meinst, aber da ist meine Frau auch nicht so zart beseitet, dass sie jetzt in Tränen zusammenbricht, wenn ich sage, hier hinten das scheiß Hochzeitsbild. Das bezieht sich ja nicht auf die Hochzeit an sich, sondern auf das Bild. Das ist halt für uns ein sehr, sehr wichtiges Bild, aber es sieht halt nicht so schön aus, wie ich das mal in Erinnerung hatte, muss man was schon sagen. Also das Bild ist einfach nicht sonderlich schick gestaltet. Übrigens ist da meine Frau gerade auf Facebook online gekommen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Hier wird doch von allen Seiten wird doch hier meine Autorität untergraben und die schickt mir einfach einen Knutschmund auf Facebook. Also jetzt reicht's, jetzt geht's hier mal los mit UFC-Themen. Also ist ja Wahnsinn. Also ihr seht, für alle, die den Podcast hören, ihr könnt gerne mal im Chat vorbeischauen. Hier ist echt immer richtig was los. Da kommt sogar die Frau in den Chat und wirft dem, ich sag mal, Moderator, in Anführungsstrichen, einen Kussmund zu. So, Bisping gegen Nick Diaz für 206 soll mein erstes Thema sein. Da gab es ja in den letzten Tagen nochmal mächtig Aufruhr. Erstens mal wurde bekannt gegeben, dass der gute Anthony Pettis auf Max Holloway treffen wird. Darauf freue ich mich natürlich, komme ich nachher auch noch zu. Und dann hat Michael Bisping ein bisschen mehr Dampf gemacht, weil er gerne gegen George St. Pierre in Toronto kämpfen würde. Ihr werdet das Video gesehen haben. George St. Pierre hat gesagt, naja, dazu wird es nicht kommen. Nach dem, was ich bislang mitbekommen habe, ist dieser Kampf relativ ausgeschlossen, ja, also dass Bisping wirklich gegen George St. Pierre in Toronto kämpft, würde ich jetzt mal sagen, da liegen die Chancen bei maximal 10%, was sich in den letzten Tagen aber sehr festgesetzt hat als Gerücht, ist, dass Nick Diaz auf Michael Bisping treffen könnte. Ob das jetzt bei UFC 206 sein wird oder später, kann ich nicht ganz einschätzen, aber dieses Gerücht hält sich relativ hartnäckig, dass Michael Bisping also auf den guten Nick Diaz treffen könnte. Das Problem sei aktuell wohl, dass Nick Diaz die $70,000 Strafe an die Nevada State Athletic Commission noch nicht bezahlt hat und dass es deshalb einfach noch nicht ganz klar ist, wann er wieder ins Oktagon steigen kann. Ja, das sind, wie gesagt, immer wieder, muss man es dazu sagen, nur Gerüchte. Aber dieses Gerücht hält sich recht hartnäckig und wird von, aus meiner Sicht, vertrauenswürdigen Quellen mitgeteilt. Also da scheint es noch ein bisschen Bewegung geben zu können, ja, in Richtung 206, dass man vielleicht Bisping gegen Nick Diaz irgendwie hinbekommt. Aber es ist schwer zu sagen. Also es hängt wohl, wie gesagt, an dieser Strafe, die er noch abdrücken muss. Kann mir aber vorstellen, dass $70,000 nicht einen Kampf zwischen Michael Bisping und Nick Diaz verhindern würde. Ja, also wenn es da wirklich Erfolgsaussichten gibt, wird die UFC einen Weg finden, Nick Diaz kämpfen zu lassen. Darauf könnten wir uns dann freuen. Die Frage ist natürlich, ob der Kampf für Nick Diaz so viel Sinn macht, weil ich der Meinung bin, dass für Nick Diaz das, also es ist natürlich ein Riesenspektakel für uns Fans und ich würde mich auch auf Nick Diaz freuen, aber ich weiß nicht, ob Michael Bisping nicht eine Nummer zu groß ist für Nick Diaz, gerade nach so einer langen Pause. Also es wäre natürlich ein Spektakel, gar keine Frage, aber vielleicht würde es mehr Sinn machen, gegen einen anderen Gegner aktuell anzutreten. Übrigens, das mit Conor McGregor, das Gerücht, dass Nick Diaz auf Conor McGregor treffen könnte, das könnt ihr vergessen. Also falls das irgendjemand gelesen hat, ist Quatsch. Die beiden werden in den nächsten 12 Monaten definitiv nicht aufeinandertreffen. Gut, sollte irgendwie nochmal Nachfragen bezüglich Bisping gegen Diaz sein, einfach wie gesagt in den Chat posten. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Pettis trifft auf Max Holloway. Ich fand es ganz interessant, ich habe glaube am Dienstag oder am Montag meinen Vorschlag auf Twitter, @RickyMMA, könnt ihr mir da folgen, geäußert, dass ich es gut finden würde, wenn man Pettis gegen Max Holloway stellen würde. Damit bin ich natürlich nicht ganz alleine und ich würde es um den Featherweight-Titel gehen lassen, so muss man es im Endeffekt ausdrücken. Und zu Recht wurde ich dann auf Twitter darauf hingewiesen, dass der Featherweight-Titel ja immer noch Conor McGregor gehört und sollte Conor McGregor zum Beispiel gegen den guten Eddie Alvarez verlieren bei UFC 205, wird er wohl den Featherweight-Titel nicht abgeben. Da habe ich denn schon geschrieben. Erstens mal, nachdem dann der Kampf bekannt gegeben wurde, musste ich natürlich dann immer wieder mein Grinsen auf Twitter posten. Da bin ich dann immer ein bisschen stolz, wenn ich so Kleinigkeiten für mich jedenfalls vorhersehen konnte. Ich weiß, für einen Leser oder einen Zuschauer ist das völlig Latte, ob der das jetzt vor irgendeinem anderen wusste oder ob sich 1000 andere auch denken konnten. Aber ich freue mich dann dennoch. Ja? Also ich hätte auch völlig ausgeschlossenen Bullshit hinschreiben können. Aber von daher freue ich mich dann, wenn ich irgendwas hinschreibe, wenn es dann letzten Endes auch stimmt. So, aber was ich ausdrücken wollte, ist, dass ich dann, wie gesagt, mich darüber gefreut habe. Und auch dann kam wieder auf Twitter eine Meldung, naja, du hast es ja richtig vorhergesagt oder deine Idee war richtig, aber es geht nicht um den Titel und darauf habe ich geantwortet, noch nicht. Denn ich bin der Meinung, dass die UFC sehr wohl darauf spekuliert, dass, also für mich sind zwei Szenarien möglich, so muss ich es eigentlich sagen. Entweder Conor McGregor gewinnt gegen Eddie Alvarez, hat dann beide Titel inne und dann gehe ich davon aus, dass er den Featherweight-Titel abgibt. So, nicht vielleicht gleich am selben Abend, aber in absehbarer Zeit. Dann glaube ich, dass die UFC hergehen würde und sagen würde, ja, also Max Holloway gegen Anthony Pettis, da geht es jetzt um den verkannten, richtig, ihr wisst es, Featherweight-Titel. Das ist eine Vermutung, das kannst du natürlich jetzt noch nicht ankündigen, weil du eben auf die Reaktion von Conor McGregor warten musst, was passiert nach dem Kampf gegen Eddie Alvarez. Sollte Conor McGregor verlieren, kommt eine zweite Sache ins Spiel, und zwar dieses Gerücht, das sich ja hartnäckig hält, dass er eine Pause einlegen möchte. Dazu passend hat die Irish Sun heute einen Artikel gedruckt und sie beziehen sich da auf Insider, dass Conor McGregor 1 bis 2 Jahre Pause einlegen möchte und nach UFC 205, egal welchen Titel, ja, ob das jetzt Featherweight-Titel ist oder Featherweight- und Lightweight-Titel, erstmal zurückgibt und beide Titel erstmal verkannt sind. Das ist das, was die Irish Sun so in den Raum wirft. Ich denke mal, wenn McGregor sagt, ich brauche ein Jahr eine Auszeit und er behält den Lightweight-Titel, sollte er ihn gewinnen, dann halte ich es für möglich, dass die UFC sagt, okay, mit einem Jahr können wir leben, wir machen zwar einen Interim-Champion, aber du musst den Titel an sich nicht abgeben. Wenn er natürlich sagt, ich mache jetzt eine Pause bis, keine Ahnung, vielleicht 2 Jahre, dann wird die UFC natürlich sagen, okay, dann musst du beide Titel abgeben. Und in dem Fall könnte man auch hergehen und sagen, gut, Max Holloway, gegen Anthony Pettis ist ein Featherweight-Titelkampf. Das heißt für mich nämlich, dass Pettis gegen Holloway aktuell zwar nur ein ganz normaler Kampf ist, aber ich schließe es nicht aus, dass wir am 10.12. einen Featherweight-Titelkampf in Toronto sehen. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jose Aldo ist erstmal weg vom Fenster, auch wenn er letzte Woche dieses Meeting hatte mit der UFC und man hat sich ja vertragen, möchte ich mal sagen. Hört man ja aus Aldos Umfeld, dass er keinerlei Interesse hat, in nächster Zeit wieder zu kämpfen. Es hat auch nichts jetzt gerade mit Reebok zu tun, sondern bei ihm ist einfach die Luft raus. Da muss man sich natürlich fragen, inwiefern macht das Sinn, dass er den Interimstitel im Featherweight trägt. Und nach dem, was ich gehört habe, war es auch so, dass die UFC eigentlich Holloway gegen Aldo für Toronto ins Auge gefasst hat. Und sich ein ähnliches Szenario ausgedacht hat, wie sie sich das jetzt wohl mit Pettis und Holloway ausdenken. Sprich, wenn McGregor einen der beiden Titel dann abgibt und es ist der Featherweight-Titel, wird der Kampf automatisch zu einem Titelkampf. Also das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Es kann natürlich auch sein, dass alles ganz anders gemacht wird, aber das sind so die Informationen, die sich eigentlich relativ hartnäckig halten und angeblich sogar kolportiert worden von Leuten, die mit der UFC aktuell viel zu tun haben und da arbeiten. Also das ist natürlich, ich habe ja keine Quelle an sich, sondern ich lese halt einfach nur im Internet, was da so steht. Und da ist praktisch das große Thema. Jetzt gucke ich mal im Chat, weil da gibt es noch ein paar Nick Diaz-Sachen. Geht es dann auch um den Titel für Bisping? Da geht es nochmal darum, ja, wie gesagt, Bisping gegen Nick Diaz. Ja, es wäre, also das ist das, was man versucht, irgendwie in Gang zu bringen, Bisping gegen Nick Diaz. Und dann würde es auch um den Titel gehen. Also das ist das, was ich bislang gehört habe. Macht es Sinn, da irgendwie einen Catchweight-Kampf draus zu machen? Ich glaube nicht. Nee, es muss, glaube ich, um den Titel gehen. Ich finde das ein bisschen blöd, wenn der Champion seiner Gewichtsklasse in so einem Catchweight-Kampf nicht um den Titel kämpft, ich weiß nicht. Also ich fand das jetzt auch schon bei Conor McGregor ja immer ein bisschen blöd, aber es ist halt Conor McGregor. Ich würde schon gut finden, wenn man sagt, okay, es geht um den Titel. Und das sind auch meine Informationen, die ich bislang aus dem Internet ziehen konnte. Du meinst für Nick, dann dreht Aldo doch durch. Für Nick Diaz hat das erstmal gar nichts, oder anders. Nick Diaz hat ja erstmal gar nichts zu tun mit Conor McGregor. Ich weiß, dieses Gerücht wird immer mal wieder, oder fliegt immer wieder durchs Internet, dass Nick Diaz als nächstes auf Conor McGregor treffen könnte und dass das auch das große Announcement nach 205 sei. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es würde auch für Conor McGregor überhaupt keinen Sinn machen. Jeder, der Nick Diaz bislang mal kämpfen gesehen hat, weiß, wie schwer der auszunocken ist und was der für eine gute Kondition hat. Und Conor hatte schon relativ große Probleme mit Nate Diaz. Und Nick Diaz ist dann noch mal eins obendrauf, noch mal schwerer, vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Also diesen Kampf kann Conor McGregor nicht ernsthaft wollen. Da gibt's genügend andere Kämpfe, die zwar auch schwer sind, aber dann im Vergleich zu Nick Diaz leichter. Und er wird sowieso immer viel Geld verdienen, egal gegen wen er kämpft, der gute Conor McGregor. Bei Facebook gibt's auch eine Nachricht. Nick hat doch nach der Pause noch keinen Titelkampf verdient, schreibt der Jens. Da hast du absolut recht, Jens, aber es ist die UFC. Die aktuelle UFC wird regiert von WME und da ist der sportliche Aspekt nicht so entscheidend, wie es noch vielleicht vor 2-3 Jahren war. Nicht, dass es bei SUFA besonders entscheidend war, was für Erfolge du vorzuweisen hast. Auch da war deine Fähigkeit, dich zu vermarkten, fast schon hauptausschlaggebend. Ja. Nick Diaz gegen Michael Bisping kannst du halt immer verkaufen. Und wenn es um den Titel geht, ja, das, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden stören würde. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Hauptkonkurrenten von Michael Bisping bei 205 kämpfen, nämlich Whiteman und Joel Romero und der gute Luke Rockhold und Jacare einen Monat später. Also sie könnten zeitlich sowieso noch nicht bei 206 auf Michael Bisping treffen. Und wenn Bisping fit ist und ihm wird dieser Kampf angeboten, das wäre für ihn ein großer Payday. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er die Möglichkeit in Betracht zieht. Wobei man sich überlegen muss, sollte Bisping auf Nick Diaz treffen und sollte Bisping Nick Diaz besiegen. Also das ist schon beeindruckend, was der gute Michael Bisping dann 2016 geleistet hätte. Ja, potenzieller Sieg gegen Nick Diaz, Luke Rockhold besiegt, Dan Henderson besiegt, Anderson Silva besiegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Michael Bisping der Versuchung unterlegen sein wird und diesen Kampf dann annimmt. Ja, die Frage ist halt, was man mit Nick Diaz auf die Reihe bringt. Aber das bleibt, denke ich mal, oder das wird, denke ich mal, in den nächsten 10 bis 14 Tagen entschieden, ob wir die beiden bei 206 sehen. So, dann gucke ich noch mal, ob es noch Fragen oder Ideen gibt zum Thema Conor McGregor. Nee, da gibt's sonst nichts. Ein weiteres Thema, das am Wochenende aufschlug und für mich eigentlich mit das Hauptthema dieser Woche war, also damit habe ich mich viel beschäftigt, das ist, dass John Jones wohl bald zurück sein wird, denn die USADA hat ihre Tests an den eingereichten Präparaten, die John Jones ja beschuldigt hat, ja, für seinen positiven Dopingtest verantwortlich zu sein, beendet. Also sie haben jetzt alles durchgetestet und haben festgestellt, ja, Mensch, da sind wirklich, ich sage jetzt mal, Partikel, Substanzen, keine Ahnung, von irgendwelchen Dopingmitteln in diesem Präparat, die so auf der Verpackung nicht angegeben wurden. Und somit ist der Kämpfer an sich erstmal nicht zu belasten. So weit, so gut. Es sieht also danach aus, dass die USADA, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie sagen, okay, wie die Sperre wird nicht verhängt, der Kämpfer konnte nichts dafür, oder es gibt so eine sechsmonatige Sperre, von der hat er jetzt ja eh schon dann 3 Monate oder so abgesessen. Also es ist einfach so, damit die USADA nicht das Gesicht verliert und John Jones nicht ganz ungeschoren davon kommt. So, also die Möglichkeit, sag ich mal, ist sehr realistisch in Sachen USADA. Die große Unbekannte ist natürlich, was macht die Nevada State Athletic Commission? Denn auch die, ja, verhandeln ja diesen Fall und die sind nicht zwangsweise an dem Urteil von USADA gebunden. Das heißt, wenn die USADA sagt, du wirst für 6 Monate gesperrt, heißt das nicht automatisch, dass Nevada State auch sagt, du bist für 6 Monate gesperrt. Die können immer noch irgendwie eine Fantasiestrafe sich ausdenken und dich wieder für 12,5 Jahre sperren. Irgendwas. Also da muss man mit allem rechnen. Da wird nächste Woche die Anhörung sein. Das wird ganz interessant werden. Übrigens wird es dann auch die letzte Anhörung von Pat Lundwall sein. Das ist die blondhaarige Mitarbeiterin der Commission, die sich hervorgetan hat mit der Forderung von $350,000 Strafe für Conor McGregor für seinen Flaschenwurf bei der 202-Pressekonferenz. Die wird nämlich, ich sag mal, ausgebotet von der Nevada State Athletic Commission. Die hat jetzt 2 Amtszeiten hinter sich, hätte gern noch eine dritte bestritten, aber da hat Nevada State gesagt, nee, 2 reichen, kannst du nach Hause gehen. Viele gehen davon aus, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass Conor McGregor nach seinem Urteil schon sehr unzufrieden war mit der Höhe der Strafe. Und ja, Pat Lundwall war ja da eine ja der treibenden Kräfte, möchte ich mal fast schon sagen. Aber zurück zu John Jones. Also er muss jetzt noch abwarten, was Nevada State sagt. Und dann wissen wir, wann John Jones wieder kämpfen kann. Das alles ist noch Zukunftsmusik. Aber was ich mir überlegt habe und was aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird in diversen Podcasts, Videostreams und von mir ist auch auf Webseiten. Wie ist das eigentlich rechtlich? Ja, wenn die USADA hergeht und sagt, John Jones hat gedopt, er darf nicht bei UFC 200 antreten. Die UFC verdient oder verliert dadurch eine Menge Kohle. Da würde mich mal interessieren, inwiefern die UFC die Möglichkeit hätte, USADA auf Schadensersatz zu verklagen. Weil das war das, was ich mir so gedacht habe. Okay, jetzt kommt hier raus, dass John Jones eigentlich nichts dafür konnte, dass der Test positiv ausfiel, dass das, ich sag mal, ein Produktionsfehler war. Da komme ich aber auch noch gleich drauf zu sprechen. Und dadurch bricht der wichtigste Main Event des wichtigsten Pay-Per-Views weg. Du hast einen riesen Geschieß, sage ich jetzt mal, mit deiner Card. Es ist alles eine Katastrophe. Und wer kommt dafür eigentlich auf? Oder ist das vertraglich festgelegt, dass solche Fehler einfach zu akzeptieren sind, dass solche Testergebnisse eben vorkommen können, solche negativen, in dem Fall natürlich positive, aber ihr wisst, was ich meine, und dass die UFC damit einfach leben muss. Und dann frage ich mich natürlich auch, und die Frage wurde damals sich natürlich auch schon gestellt, wie kann es denn eigentlich sein, dass das so lange dauert, bis diese Testergebnisse veröffentlicht werden. Denn so wie ich das verstanden habe, war das ja mehrere Wochen vor dem Kampf, ja, die positive Probe. Und wieso kann die USADA dann nicht hergehen und die Präparate vielleicht noch vor dem Kampf checken, ja, so dass man dann vielleicht schon sagen kann, okay, ja, also das war offensichtlich ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel und deswegen ist der Test positiv ausgefallen. Oder man lässt ihn ja auf Bewährung oder so antreten, ja, dass man erstmal abwartet, dass man den Kampf zwar genehmigt, ja, und dass man dann aber sagt, okay, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das hier eben nicht durch verunreinigte Substanzen zustande kam, sondern dass es ganz, ganz bewusstes Doping war, ja, dann wird die Strafe höher oder weiß der Teufel. Also, weil das ist natürlich wirklich interessant aus meiner Sicht. Wenn das allzu oft passiert, man stellt sich das jetzt vor, bei 205 wird kurz vor dem Event an sich auf einmal McGregor geflaggt und weiß nicht, von mir aus Joanna Jędrzejczyk und dir fällt praktisch die komplette Spitze deines großen New York Pay-Per-Views weg und du verlierst dadurch einfach eine Menge Asche. Wer ist dafür eigentlich zu belangen? Also das war was, das hätte mich ein bisschen mehr interessiert und wenn ich in den USA leben würde und da vielleicht dann bessere Kontakte hätte, hätte ich da gerne mal mit Leuten gesprochen, die sich in diesem rechtlichen Gebiet auskennen. Ja, und vor allem würde es mich halt auch interessieren, was USADA dazu zu sagen hat. Denn aus diesen ganzen verunreinigten Nahrungsergänzungsmittel Geschichte, Zeug, die da gerade immer wieder aufkommt. Also wir haben das ja bei Joel Romero gehabt, wir haben das jetzt bei Alphamehl, wie hieß er denn? Der Vogel da von Team Alphamehl, der gegen Conor McGregor verloren hat. Na Mensch, das gibt's doch gar nicht. Chad Mendes, so heißt er, genau. Bei Chad Mendes, der sich irgendwie mit einer Hautcreme irgendwelche Doping-Präparate eingerieben hat, von denen er nichts wusste. Jetzt kommt John Jones und sagt, ja, mein GAT war irgendwie verunreinigt und das lag alles daran und so. Jetzt habe ich mir so eine Verschwörungstheorie überlegt. Eigentlich, wenn du ein sehr bekannter Kämpfer bist und die meisten bekannten UFC-Kämpfer haben irgendwelche Deals mit irgendwelchen so, gerade sowas wie GAT, wie John Jones oder Muscle Farm oder weiß der Kuckuck, also die haben alle so Deals mit so Mucki-Pillen-Hersteller. Eigentlich solltest du dir da einfach immer irgendwie so ein Döschen mit irgendeiner Pille parat halten, die wissentlich zwar irgendwelche verbotenen Stoffe beinhaltet, die sind aber nicht auf der Umverpackung deklariert. Und so kannst du dann eigentlich immer sagen, wenn du einen positiven Doping-Test hast, guckt mal, Leute, da konnte ich gar nichts dafür. Ja, das ist im Endeffekt ein Präparat gewesen, das so falsch deklariert war und ich habe aus Versehen mir jetzt hier, weiß ich nicht, Steroide oder sonst irgendwas reingepfiffen. Also auch da, das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit aktuell, finde ich. Also jeder kommt mit der Ausrede um die Ecke, ja, das liegt an dem Präparat. Ich würde diese Ausrede, glaube ich, nicht mehr gelten lassen, weil, das muss man immer wieder dazu sagen, die USADA ja auch anbietet, dass du deine Präparate, die du zu dir nimmst, einschickst und die USADA-Jungs testen das im Labor und sagen dir, ist clean oder ist nicht clean. Die Kämpfer machen davon keinen Gebrauch. Ich kann das immer wieder sagen, wenn das mein Job wäre, wenn ich damit meinen Unterhalt verdienen würde, meine Familie ernähren müsste, ey, mein Gott, nimm 5 Pillen, schick die dahin, lass es einfach mal durchchecken. Und dann hast du das Thema ein für alle Mal zu den Akten gelegt. Aber ich glaube schon, dass man da ganz bewusst noch ein kleines Risiko eingeht, sage ich jetzt mal. Und damit oder darauf spekuliert, dass vielleicht das ein oder andere doch nicht rauskommt. Ein guter Punkt, den auch Tim Kennedy gemacht hat. Man sieht auf einmal Kämpfer, die vor 6-7 Wochen nach Phuket gehen und da beim Phuket Top Team mit trainieren und kommen dann wieder und die sehen aus, als ob sie sich aufgepumpt haben, wirklich. Also wirklich mit irgendwas aufgepumpt haben. Die haben auf einmal Muskeln, wo sie sonst noch nie welche hatten. Und auch da muss man natürlich immer wieder die Frage stellen, werden eigentlich die Kämpfer, die in Nordamerika leben und zum Beispiel in Brasilien häufiger getestet als welche, die in Asien leben oder zum Beispiel auch in Europa. Also ich glaube, so richtig flächendeckend ist das ganze USADA-Ding noch nicht. Und es hat immer noch, enorm viele Schlupflöcher, gerade das mit diesen Präparaten. Dann könnte es irgendwann mal einen Interessenskonflikt geben. Das ist das, was ich mit der UFC angesprochen habe, dass ein großer Main-Event wegplatzt. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren bzw. Monaten noch entwickeln wird. So, guck nochmal in den Chat, da gab es nämlich ein bisschen was. An John Jones seiner Stelle würde ich Angst haben, dass die gute Frau nochmal richtig einen raushauen will. Das bezieht sich nochmal auf Pat Lundwall. Das ist so, Pat Lundwalls letzter Arbeitstag ist interessanterweise die Anhörung von John Jones, von Nate Diaz und von Brock Lesnar. Also die kriegt nochmal so richtig was geboten. Es kann aber sein, dass sie am letzten Tag nicht kommt. Jetzt sagt ihr, wie kommst du denn darauf? Also da gibt's offensichtlich irgendwelche Quellen, die innerhalb der Nevada State Athletic Commission mal sich umgehört haben und die behaupten, dass Pat Lundwall da Urlaub hat. Ja, vielleicht noch Resturlaub loswerden oder so, keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen lassen, wird bestimmt wieder auf UFC, auf dem Fight Pass übertragen. Dann schreibt der Göllert, hoffentlich sagt er mir nicht, wie dass ich was Falsches zu meiner Frau gesagt habe, aber ich lese es mir einfach mal durch. Im Endeffekt kann USADA aber auch nichts dafür, dass es nicht auf der Packung steht. John Jones muss schon selbst dafür sorgen, dass er vertrauenswürdige Dinge zu sich nimmt, oder? Sehe ich absolut so. Vor allem, ich sag's nochmal, die USADA bietet dir an, schick mir deine Präparate, ich teste sie für dich. Wenn die positiv sind, positive Befunde haben, dann werden wir uns bei dir melden und sagen, nimm das nicht mehr. Und das Thema ist durch. Denn es gibt einfach so eine unendlich lange Liste an Präparaten, die du nicht zu dir nehmen darfst, dass du eigentlich als Kämpfer fast den Überblick verlieren musst. Ja? Deswegen, es kann ja nicht sein, dass das nicht machbar ist, für die einfach so eine Scheiße da einzuschicken. Gerade wenn ich John Jones bin, ja, und einer der bekanntesten Kämpfer der Welt, und dann möchte ich nach so einer langen Pause, die er hatte wegen anderen rechtlichen Problemen, doch nicht wegen so einer Pille jetzt so einen riesen Comeback-Versuch mir zerstören lassen. Also das verstehe ich wirklich nicht. So, der Passivsportler, ein sehr sympathischer Name, schreibt, dann würde man sich doch aber den Hype nehmen lassen und das wäre kontraproduktiv. Oder? Weiß jetzt nicht, auf was sich das bezieht. Also wenn ihr was in die Chat schreibt, vielleicht irgendwie kurz nochmal so einen Überbegriff, weil ich lese halt immer so erst 2-3 Minuten, nachdem ich über ein Thema gesprochen habe, dann nochmal nach. Deswegen weiß ich jetzt nicht, auf was sich das bezieht, diese Frage. Also Passivsportler, konkretisiert das nochmal so ein bisschen, dann würde man sich doch aber den Hype nehmen lassen und das wäre kontraproduktiv. Ich denke mal, er meint damit, weil ich sagte, dass man den Kämpfer erstmal auf Vorbehalt antreten lässt. Voraussetzung wäre natürlich, dass das Testergebnis, ja, vorm Kampf zur Verfügung steht. Also du kannst den Kämpfer aus meiner Sicht nicht antreten lassen und das Ergebnis kommt erst nach dem Kampf dann. Also sollte er jetzt irgend so ein Präparat haben, sagen, hier, deswegen habe ich einen positiven Dopingtest, dann muss es die Möglichkeit geben, dass die USADA eben das Präparat testen kann und das Ergebnis hat, bevor der Kampf stattfindet. Und dann bin ich der Meinung, kann man auf Vorbehalt diesen Kampf erstmal laufen lassen. Das war meine Idee. Nochmal Passivsportler schreibt, es könnte doch eine Absprache zwischen USADA und UFC geben, oder nicht? Die könnte es geben, ja, also das, du meinst wahrscheinlich, dass die USADA einen positiven Dopingbefund hat, den mit der UFC bespricht. Die UFC sagt, ey Leute, das ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns, das Event nächste Woche, lass das mal sein. Das ist so, dass man darauf hoffen muss, dass die USADA sich den Ruf nicht ruinieren will. Denn die USADA ist eine wichtige Anti-Doping-Agency und die kann sich's eigentlich nicht erlauben, solche Deals einzugehen, die unter Umständen an die Öffentlichkeit geraten. Und dann sind sie, also ist diese Agency ruiniert. Also das ist fast nicht vorstellbar, dass sie das Risiko eingehen. Vor allem nicht für die UFC. Ich meine, die UFC ist vielleicht unser Lieblingssport, aber so auf dem großen Sportmarkt ist das jetzt eher so ein kleines Licht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das überrascht euch wahrscheinlich nicht. So, jetzt der Biermönch. Was ist eigentlich in deiner Batman-Tasse? Stroh? Es ist kein Strohschnaps. Es ist natürlich Kaffee. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe immer so einen ganzen Pott Kaffee hier dabei. Ich habe früher immer viel Cola Light oder Zero oder sowas getrunken, wenn ich gepodcastet habe. Aber das verklebt den Mund. Und so ein guter alter Dallmayr, oh, der geht einfach runter wie nix. Ganz, ganz toller Kaffee. So, McGregor, das habe ich gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten. Wie gesagt, die Irish Sun berichtet heute, McGregor macht 1-2 Jahre Pause. nach 205. Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Also, das ist ein interessantes Thema, weil offensichtlich keiner weiß, was abgeht. Die realistischste Variante, die ich bis jetzt gehört habe, ist, dass wirklich Conor McGregors Partnerin, Didi, natürlich muss ich darüber lachen, Didi will wohl ein Baby haben, beziehungsweise ja einfach eine Familie so ein bisschen zu gründen mit Conor McGregor. Und dadurch, dass Conor McGregor in den letzten Jahren so häufig gekämpft hat, ist er auch ein bisschen ausgebrannt und er will einfach eine Pause einlegen. Das ist die Info, die ich auch mir aus dem Netz ziehen konnte und die jetzt mehr oder weniger von der Irish Sun nochmal bestätigt wird. Wie lang die Pause sein wird von Conor McGregor, keine Ahnung. Ja, aber ich halte es für durchaus möglich, dass Conor nach 205 sagt, Leute, ich bin jetzt für ein Jahr weg oder ich bin für 2 Jahre weg, komm dann wieder und dann geht's richtig ab. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und McGregor ist ja auch wirklich ein Vermarktungsgenie. Und ihm wird auch aufgefallen sein, wie heiß die Leute auf Ronda Rousey sind, wie heiß die Leute auf ein GSP-Comeback sind. Und er weiß, wenn ich jetzt eine Pause mache, ja, ein Jahr, und vor allem, wenn ich jetzt vielleicht auch noch Eddie Alvarez besiege, gebe den Titel dann ab, mache ein Jahr eine Pause, vielleicht sogar 2 und komme dann wieder, wird es ein mega Pay-Per-View. Wenn ihr jetzt weiterkämpft, der nächste Gegner, sollte er Eddie Alvarez besiegen, wird definitiv noch stärker sein als Eddie Alvarez. Das kann er sich denken. Also nehmen wir mal an, der kämpft jetzt als nächstes gegen Nurmagomedov. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und vielleicht denkt er sich, ey, ich bin jetzt auf meinem Zenit, ich trete ab, lege 2 Gürtel ab, geh 2 Jahre in die Pause, mach mit meiner Freundin ein schönes Baby, mach mir eine schöne Welt oder ein schönes Leben und kehre dann nach 2 Jahren zurück mit einem Mega-Kampf, von mir aus den 3. gegen Nate Diaz oder was auch immer sich dann ergeben mag. Da kassiert er auch wieder richtig Fettkohle ab und muss sich eigentlich um nichts mehr Gedanken machen. Deswegen halte ich die Spekulation über eine Pause von McGregor für durchaus vorstellbar. Ja? Und was ich auch immer wieder in den letzten Tagen so gehört habe, ist, dass die Geschichte mit Vince McMahon noch nicht so ganz vom Tisch sei. Ich habe das für mich eigentlich als Quatsch abgetan, aber es hält sich relativ hartnäckig das Gerücht, dass die Jungs von der WWE McGregor gerne bei WrestleMania irgendwie in der Storyline mit einbinden würden. Und sie haben ja auch noch einen gut bei der UFC, weil eben die WWE ja Brock Lesnar kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Und es könnte sein, dass man da irgendwie was deichselt und nochmal richtig auch an der Geldschraube bei der WWE dreht, sodass Conor McGregor einen gewissen Anreiz hat. Ich würde es weiterhin noch als äußerst großes Gossip-Gerücht abtun. Ja, also dafür sind die Quellen mir nicht seriös genug. Aber das Thema geht nie ganz weg. McGregor und die WWE ist nie ganz weg gewesen. Und in den letzten Tagen im Zuge der Spekulation über eine mögliche Pause wurden diese Berichte auch noch ein bisschen lauter und nach oben gespült. Also möchte ich die mal, sag ich mal, zumindestens im Auge behalten. Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Dann hat Uriah Faber bei Helvanis MMA Hour bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird, und zwar nach dem Kampf gegen Brad Pickett. Ich habe es mir einfach mal mit notiert, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es von der Zeit her eigentlich jetzt auch angebracht, für Faber aufzuhören. Er hat eigentlich keine Chance mehr, einen Titel zu gewinnen. Bei Superfights sah er, wenn ich jetzt mal den Frankie Edgar Kampf heranziehe, auch nicht mehr so überlegen aus oder konnte nicht so mithalten, wie man sich das vielleicht von Faber früher gedacht hat. Klar, nochmal ein Kampf gegen Jose Aldo wäre vielleicht interessant. Natürlich der Kampf gegen TJ Dillashaw wird uns leider Gottes entgehen, aber eigentlich finde ich es ganz okay, dass der Faber sagt, so, ich bestreite noch einen Kampf in Sacramento vor einem Heimpublikum. Machbarer Gegner, würde ich sagen, mit Brad Pickett, und er hört dann auf. Also das finde ich so als Plan mal ganz interessant. Jetzt kam hier noch was auf YouTube. Der Biermönch schreibt, was hältst du davon, dass die Anzahl der UFC-Shows vor allem im Ausland zurückgefahren werden soll? Befürworte ich sehr. Also das ist spitze. Es heißt aktuell, dass die UFC 2017 mit 35 bis maximal 40 Events plant. Ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie viel es dieses Jahr waren. Ich glaube, dieses Jahr waren es 39 oder so. Also das heißt, wenn man dann wirklich auf 35 geht, wären das nochmal ein paar weniger. Es sieht wohl danach aus, dass WME den Fokus auf Nordamerika legen möchte und wie gesagt verschiedene Regionen sich in der Welt jetzt anschaut und dann abwägt, wo könnten wir den bestmöglichen kommerziellen Erfolg haben mit den wenigsten Mitteln. So, und da sticht mehr oder weniger Asien ins Auge. Der südamerikanische Markt und mittelamerikanische Markt wird weiterhin als lukrativ betrachtet. Und natürlich auch Europa, allerdings da regional bedingt. Das heißt, da wird man sich auf Irland, England, Schweden, vielleicht mache ich dann noch ein größeres Fass, Skandinavien und Polen beschränken. Aber so Ausflüge wie nach Deutschland oder so werden wahrscheinlich weniger werden. Ich persönlich befürworte das. Das Problem ist für mich, dass der aktuelle UFC-Kader zu viele Kämpfer beinhaltet, die nicht das UFC-Kaliber haben, das wir eigentlich sehen möchten. Und dann sage ich mir doch, lieber weniger Events, ja, das schadet gar nichts. Also lieber hast du doch Fans, die zu Hause sitzen und denken, scheiße, heute ist schon wieder keine UFC, wann ist denn endlich wieder eine UFC-Veranstaltung, als dass du Fans hast, so, oh nee, jetzt schon wieder so ein Lineker-Dotzen-Scheiß mit acht Kämpfe mit irgendwelchen Kämpfern, von denen keiner noch nie irgendein Wort gehört hat. Also der Weg, erstmal weniger Events zu machen, den finde ich absolut richtig, aber einschränkenderweise muss ich dazu sagen, dass das wahrscheinlich nicht auf Dauer so bleiben wird. WME plant grundsätzlich schon, ja, mindestens genauso viele Events abzuhalten, wie Sufa das getan hat. Aber sie möchten jetzt erstmal schauen, was macht Sinn. Und vor allem, ich glaube 2019 läuft der Vertrag mit Fox aus. Möchte man dann, wenn der neue TV-Deal zustande kommt, ja auch einen Vertrag abschließen mit mehreren Fernsehstationen. Also man möchte praktisch so einen NFL-Deal, sage ich jetzt mal, dass die UFC in Zukunft auf Fox läuft, ESPN, weiß ich nicht, CBS oder weiß der Kuckuck. Also es sollen einfach mehrere Sender bedient werden und das könnte natürlich dann bedeuten, dass man noch mehr Events zeigen möchte, als aktuell schon angeboten werden. Was ich auch noch gehört habe, was ich wiederum interessant finde, ist, dass der ein oder andere aus der WME-Führung eine Reduzierung der Eventzeit in Betracht zieht. Also dass es nicht mehr 12 Fights pro Card gibt, sondern dass man sagt, okay, es gibt Freitagabend ein Event mit 5 Kämpfen auf der Card. Das stelle ich mir auch wirklich interessant vor, wenn man so eine Art, Friday Night Fight Show irgendwie macht, mit wirklich nur 5 Kämpfen, einen guten Main Event, dann noch von mir aus 4 Kämpfe mit eher unbekannten Kämpfern, das könnte ich akzeptieren. Und dann Samstag gibt's ein großes Event zum Beispiel. Sowas könnte ich mir jetzt sogar vorstellen. Das wäre für mich jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist wirklich, dass du jede Woche 5 bis 7 Stunden lange Events hast und selbst wenn du die zusammenfasst, die beiden Events, noch nicht mal die Hälfte davon relevant und gut ist. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist eine zumindest denkwürdige Entwicklung. Und da möchte wohl WME jetzt mal ansetzen. Oh ja, der Halli grüßt mich aus Wien. Schöne Grüße zurück ins von mir geliebte Wien. Dann gibt's noch was im Chat. Hab heute gelesen, dass Real Madrid einen Kampf von Conor McGregor in ihrem Stadion veranstalten wollen. Also ein UFC Main Event vor 80.000 Leuten. Ja, das habe ich auch gelesen und das wird darauf zurückgeführt, dass Conor McGregor sich ja gut mit Cristiano Ronaldo versteht. Ja, ist klar, also ich würde es großartig finden. Warum nicht in diesem wahnsinnigen Stadion so ein Event zu veranstalten? Ob das jetzt dazu kommt, ist schwer zu sagen. Ich bin aber der Meinung, dass McGregor kurz davor so einen Status zu erreichen, dass er so ein Event alleine headlinen kann, auch im spanischen Markt und die können das Stadion ausverkaufen. Das kann ich, jetzt würde ich noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen wollen, aber wenn McGregors Aufstieg weitergeht, könnte ich mir gut vorstellen, abgesehen jetzt mal davon, dass er vielleicht in eine Pause geht, aber wir denken uns jetzt einfach mal die Pause weg, dass er im Sommer 2018, 2017 auf diesem Niveau landen könnte, dass er wirklich so ein Mega-Event ausverkaufen könnte. Und die Frage ist halt, ob das für die UFC wiederum Sinn macht, denn ihr wisst, ihr habt es gesehen bei UFC 204, dass die ja dann trotzdem die Startzeiten so legen wollen, dass der amerikanische Markt ja nicht zu früh aufstehen muss oder zu früh sich vor den Fernseher setzen muss. Also müsstest du dann in Madrid nachts um 5 oder so ein Event veranstalten. Schwierig, aber wenn es dazu kommt, finde ich es großartig. Arthur schreibt, denkst du 205 oder 207 bekommt mehr Pay-Per-View-Buys? 205 würde ich vorne sehen. Also ich denke, dass 205 auch nochmal 202 und 197 toppen wird oder 196. Also ich glaube, dass UFC 205 der meistverkaufte Pay-Per-View aller Zeiten werden wird in Sachen UFC. Und 207 wird auch sehr, sehr erfolgreich werden, gar keine Frage. Aber nicht so erfolgreich wie 205. Den würde ich jetzt mal so bei zwischen 800.000 und 1 Million taxieren, 207 und 205 drüber. Ja, wenn wir schon bei 207 sind, dann wurde natürlich auch bekannt gegeben, dass Dominic Cruz auf Cody Garbrandt im Co-Main-Event trifft. Auch das haben natürlich Ricky MMA-Leser sich schon vorher aus dem Netz ziehen können, denn ich habe das schon gepostet und auch letzte Woche an dieser Stelle schon verkündet, dass das die realistischste Variante ist. Damals haben viele noch davon gesprochen, dass Jose Aldo gute Chancen hätte, auf Dominic Cruz zu treffen bei 207. Ich habe euch gesagt, nein, das ist nicht so. Die besten Chancen hat immer noch oder hat Cody Garbrandt und so ist es dann auch gekommen. Per se finde ich natürlich storymäßig jetzt diesen Kampf interessanter als TJ Dillashaw. Auch hier, wenn ich das Sportliche zu Rate ziehe, bin ich der Meinung, dass TJ Dillashaw sich das Rematch eher verdient hat als Cody Garbrandt diese erste Chance auf den Titel. Ich glaube auch, dass Garbrandt das ideale Opfer für Dominic Cruz ist. Ja, man spricht immer davon, wie stark Garbrandt in dieser Gewichtsklasse zuschlagen kann und dass er viel Power hat und so. Das Ding ist halt, Dominic Cruz wird nicht oft getroffen und das ist halt ein wichtiger Bestandteil beim Ausnocken, dass du deinen Gegner triffst. Und vom Stil her würde ich denken, dass Cruz da wirklich einen sehr guten Gegner zugelost bekommt. Aber man darf definitiv nicht die Power von Garbrandt unterschätzen. Und ich denke mal, im Vorfeld zu 207 gehe ich noch ein bisschen detaillierter auf diesen Kampf ein. Aber ich habe aus vergangenen Zeiten gelernt, dass wenn du im Vorfeld viel über einen Kampf redest, ja, und dich damit irgendwelchen Theorien befasst und so, erstens mal, meistens tritt's eh nicht ein. Wir sehen das ja immer wieder, dass die UFC Hello from Russia. Ah, oh, finde ich, Russland finde ich ja auch die Viber geil, wa? Auf jeden Fall, was würde ich jetzt sagen? Habe ich im Faden verloren, weil deine Russin auf Periscope mir schreibt. Das gibt's ja gar nicht. Ich guck einfach mal kurz, was der Derp im Chat zu sagen hat. Ricky hat die Glaskugel, um Fights vorher zu sagen. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also wie gesagt, was ich immer wieder mache, ist halt extrem viel im Netz lesen. Und dann findest du irgendwelche Leute, die sind vertrauenswürdiger als Quelle und andere wiederum nicht. Aber eins kann ich euch auch sagen. Ich würde mal denken, dass 70% von dem, was die ganzen Journalisten da von MMA Fighting, MMA Junkie und so machen, auch viel Gerate ist. Ja, also das ist manchmal wirklich spektakulär, was da im Nachhinein dann, wenn man es rückblickend betrachtet, für eine Scheiße geschrieben wird. Ich versuche, die Scheiße wegzulassen und schreibe wirklich, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, nur die Sachen auf, die ich persönlich interessant finde und die könnt ihr euch dann auf @RickyMMA sowohl auf Facebook als auch auf Twitter durchlesen. So, ich wollte das sagen, dass ich mir im Vorfeld keine Gedanken mehr machen will über ein Main Event, weil es ist so schwer vorherzusagen oder ein Co-Main Event, wer diese Kämpfe dann gewinnt und dann ist es auch immer noch so lang hin und dann sehe ich noch 35, so Hype-Videos und Analysen und dann ändere ich wieder meine Meinung, habe mich aber vor 2 Wochen schon festgelegt, nee, deswegen konzentriere ich mich dann wirklich auf Kämpfe, die ich hochinteressant finde, immer erst kurz vor dem Event. Zum Beispiel nächste Woche werde ich mir viel Tony Ferguson und Rafael dos Anjos Zeug angucken, weil das entwickelt sich zu einem absoluten Must-See-Kampf für mich. Also das kann ich kaum noch abwarten, diesen Kampf. Ich glaube, der wird ein bisschen unterschätzt so in der UFC-Welt. Das ist ein phänomenaler Kampf aus meiner Sicht. My name is Ricky. My name is Ricky and I'm from Germany. Ja, das ist Russland. Da muss man einfach ab und zu mal auf Fragen bei Periscope antworten. So, hier bei YouTube sind eigentlich nur deutsche Fragen, beziehungsweise auf Deutsch gestellte Fragen. Da tue ich mich ein bisschen leichter und werde vor allen Dingen nicht so verlegen. So, der Arthur schreibt, Garbrandt hat nicht mal gegen einen Top-5-Kämpfer gekämpft. So ein Sieg wie gegen Caraway wäre schon nötig. Sehe ich absolut genauso. Also ich glaube auch, dass Cody Garbrandt einfach einen besseren Gegner hätte noch mal vorher kämpfen sollen. Aber ich verstehe, wie gesagt, den Grund, warum die UFC diesen Kampf jetzt angesetzt hat. Es gibt eine gewisse Hintergrundstory, Cruz gegen Team Alpha Male. Dann haben sich die beiden ja bei diesem UFC und Fox Event schon mal so ein bisschen in die Haare bekommen und so. Ich verstehe das also, was die UFC davor hat. Und das ist genau das, was wir zu Beginn auch mal besprochen haben, als es hieß, dass Nick Diaz sich einen Titelkampf natürlich nicht verdient hätte. Sehe ich genauso. Nur es kommt halt da in dem Moment dann so ein bisschen darauf an, ist mein Eindruck, eine gewisse Story und eine Show einfach zu verkaufen. Und deswegen wählt man dann vielleicht Garbrandt. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass Garbrandt sich nach diesem Kampf, ja, Stand heute gehe ich davon aus, er verliert den, sich auch wünschen würde, er hätte vielleicht noch 2-3 Kämpfe bekommen. Aber ich verstehe natürlich, dass so ein junger Kerl, der bislang noch nie verloren hat, Haufen Knockouts landet, dass der natürlich unbedingt diesen Titelkampf will. Also das ist schon für mich gut nachvollziehbar. So, dann wurde Bigwood Silva entlassen. Es wurden noch mehrere Kämpfer entlassen. Ich möchte die gar nicht alle aufzählen. Ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass eine Menge Kämpfer kein UFC-Kaliber sind. Und bei Bigfoot Silva habe ich es deswegen schön mit reingenommen in diese Sendung, weil Bigfoot Silva, der wird zwar auch auf der Liste geführt der entlassenen Kämpfer, aber das ist nicht ganz richtig. Bei Bigfoot Silva war es so, dass sowohl die Management-Seite von Silva so ein bisschen ja geliebäugelt hat damit, die UFC zu verlassen, und die UFC war auch nicht abgeneigt, ihn ziehen zu lassen, und man hat sich dann sozusagen geeinigt, ja, dass der Vertrag beendet wird. Aber die Bigfoot Silva Seite musste der UFC garantieren, dass Bigfoot Silva nicht direkt zu Bellator wechselt. Das war da so der kleine Clou. Deswegen kämpft er jetzt in Russland gegen irgendeinen so Vogel, der unbesiegt ist. Also da ist es nicht ganz richtig, was da auch wieder etablierte Seiten berichtet haben, dass Bigfoot Silva einfach nur entlassen wurde. Hier gab es wirklich ein Agreement zwischen der UFC und Bigfoot Silvers Team, sage ich jetzt mal. So, ich hoffe, alle anderen Streams funktionieren noch. Periscope hat sich nämlich jetzt verabschiedet. Damit müssen die Jungs auf Periscope leben. Die können jetzt einfach, kann ich jetzt einfach mein Handy hier wegnehmen. Die müssen dann jetzt einfach auf YouTube oder auf Facebook twitchen. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Ich glaube, Periscope fliegt sowieso bald raus. Das macht den nur Ärger, der Scheiß. Kam mir noch was im Chat? Wenn Connor eine Pause macht, denkst du, dass Nate in der Zeit kämpfen würde? Das ist ein interessanter Aspekt. Nate Diaz hat ja gesagt, wenn er kämpft, dann nur gegen Conor McGregor. Oder, das sag ich, fürs richtige Geld. Ich könnte mir vorstellen, wenn die UFC sagen würde, Nate, möchtest du gerne einen Titelkampf gegen Nurmagomedov, dann würde Nate Diaz sagen, ja, bin ich am Start, sag mir wo und wann. Also, es kommt natürlich darauf an, wie lang fällt Conor McGregor aus oder wie lang nimmt er sich eine Pause, wenn er sich eine nimmt. Wenn das 2-3 Jahre wären, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Nate Diaz nochmal kämpft. Wenn es ein Jahr ist, selbst bei 2, kann ich mir vorstellen, dass Nate Diaz vorher nicht kämpft. Er hat es nicht unbedingt nötig. Ist ganz schwer vorher zu sagen. Man kann ja auch in diese Köpfe der Diaz-Brüder einfach nicht richtig reinschauen. Man versteht diese Kerle nicht, möchte ich fast schon sagen. Johnny Hendricks versteht auch keiner, und was Johnny Hendricks definitiv nicht versteht, ist, wie man seinen Körper richtig füttert, so dass man nicht aus allen Nähten platzt. So, mit Sicherheit war das ein Grund, dass Johnny Hendricks in den letzten Jahren oder Monaten nicht mehr so erfolgreich war. Er hat ja jetzt bei 207 einen Kampf gegen Neil Magny und hat im Vorfeld angekündigt, wenn ich diesen Kampf gegen Neil Magny verliere, beende ich meine Karriere. Und ich sag, ey, das ist was, ich kann das gut nachvollziehen. Also wenn du einfach merkst, du kannst ein gewisses Level nicht mehr mitgehen, bevor man dann 38 Mal die Gewichtsklasse wechselt und ständig auf irgendwelche Umstände zu sprechen kommt, die angeblich daran schuld sind, dass man Kämpfe nicht mehr gewinnen kann, dann kann man es auch sein lassen. Also das ist vielleicht eine gar nicht so blöde Herangehensweise vom guten Johnny Hendricks. Johnny Hendricks wäre für mich persönlich übrigens, das habe ich jetzt leider schon noch in einem anderen Podcast gehört, aber ich sag's trotzdem, ich habe es mir da nicht abgeguckt, sondern ich habe mir das schon im Vorfeld gedacht. Johnny Hendricks wäre für mich persönlich der beste Comeback-Gegner für GSP gewesen. Weil die große Frage ist ja, wie gut ist GSP? Jetzt war der letzte Kampf von GSP gegen Johnny Hendricks ein so umstrittener Kampf. Und es kann mir keiner sagen, dass die Leute nicht Bock drauf gehabt hätten, Johnny Hendricks gegen GSP in Toronto zu sehen. Also das wäre für mich der perfekte Comeback-Kampf für GSP gewesen. Es wäre für Johnny Hendricks interessant gewesen, auf welchem Level er sich aktuell befindet. Nur das wollte ich nochmal mit in den Raum werfen. Jetzt hat sich nochmal was im Chat getan. Ich habe gehört, dass Silva um die $500.000 bekommt für seinen Kampf in Russland. Habe ich auch gelesen. Kann gut sein, dass er so einen Vertrag unterschrieben hat. Ob er es dann auch bekommt, ist die zweite Frage. Also, ich möchte es nicht ausschließen, aber wir alle wissen ja, wie diese russischen MMA-Organisationen so gestrickt sind. Also es ist so, wenn du da jetzt 500.000 zugesichert bekommst und die überreichen dir dann am Ende nur einen Lada und 50 Euro im Bar, wird es schwer sein, vor Ort was dagegen zu tun. Wie riskant ist ein Gewichtsklassenwechsel? Für Johnny Hendricks ist es schwierig, glaube ich, für Johnny Hendricks noch großartig die Gewichtsklasse zu wechseln. Das ist mein Eindruck. Also es macht ja für ihn eigentlich nur Sinn, ins Middleweight zu gehen. Und dann muss man sich immer fragen, welchen aktuellen Top-Middleweight könnte Johnny Hendricks besiegen? Da gucken wir einfach mal in den Rankings nach, wer da wo in den Middleweight-Rankings gelistet ist. Denn es macht ja für Johnny Hendricks keinen Sinn, ins Middleweight zu gehen und dann gegen irgendwelche Pfeifen da zu kämpfen. Es müssten dann schon etablierte Kämpfer sein, die eine gewisse Qualität versprechen. Und ich denke mal, Johnny Hendricks möchte den Titel gewinnen und dementsprechend muss er die Top-Leute besiegen. Bisping gegen Hendricks habe ich Bisping. Rockhold gegen Hendricks habe ich Rockhold. Whiteman gegen Hendricks habe ich Whiteman. Jacare, Joel Romero, Gegard Mousasi, Anderson Silva sind alles Leute, die ich als stärker beurteilen würde, als es Johnny Hendricks ist, bei Robert Whittaker und Derek Bronson. Aktuell würde ich sagen, würden die den auch besiegen. Vitor Belfort, das wäre vielleicht der erste Kampf, wo ich mir vorstellen könnte und sagen würde, ja, Johnny Hendricks kämpft auch mal gegen Vitor Belfort. Aber dieser Gewichtsklassenwechsel für Johnny Hendricks kommt vielleicht 3 Jahre zu spät, würde ich mal sagen. Oder von mir aus 2 Jahre zu spät. Da hätte ich es mir noch gefallen lassen. Aber jetzt einfach auch mal abwarten, was er gegen Neil Magny zeigt. Bei Hendricks ist immer so das Ding, ich glaube wirklich, dass der so ein bisschen ein Disziplinproblem hat. Er könnte wahrscheinlich viel mehr Erfolg haben in der UFC oder hätte mehr Erfolg haben können, wenn er ein bisschen disziplinierter wäre. Es hat irgendwie so ein... Das ist ein komischer Vogel. Anders kann ich es nicht sagen. UFC löst die Privacy-Abteilung... Die Piracy-Abteilung auf. Das habe ich auch am Wochenende getwittert. Im Rahmen der Entlassungen von WME wurde auch die Piracy-Abteilung geschlossen. Jetzt ist es so, die meisten, die sich darüber gefreut haben, waren interessanterweise nicht die Leute, die ständig irgendwelche Pay-Per-Views schwarz sehen, sondern es waren mehr die Leute, die auf Facebook zum Beispiel Videoschnipsel posten von UFC-Kämpfen und dann geblockt werden beziehungsweise einen Rüffel kriegen von Facebook, weil sie keinen also fremden Content gepostet haben. Das sind die meisten, da haben sich die meisten darüber gefreut, dass diese Piracy-Abteilung geschlossen wurde, denn das war somit die Hauptaufgabe der Piracy-Leute, eben nicht zu gucken, wer lädt irgendwelche Pay-Per-Views runter, sondern für die war eigentlich immer interessant, wer postet Inhalte von uns im Netz, ja, und da waren sie eigentlich eher hinterher. Oder Fotos, wer benutzt Fotos von uns und hat keine Lizenz dafür und so. Da haben viele sich gefreut, aber auch hier gibt's dann gleich schon wieder den Disclaimer, WME hat eigene Piracy-Leute. Und nach dem, was ich so in Erfahrung bringen konnte, sind das absolute Höllenhunde. Das ist Waldorf Frommer hoch 20 oder weiß ich nicht, mit wie viel man das multiplizieren muss. Also wir hier in Deutschland haben das Glück, dass die sich natürlich hauptsächlich auf den amerikanischen Markt konzentrieren. Aber was man da so liest, ist WME wirklich in Sachen Abmahnen. Gerade wenn du Bilder oder so von irgendwelchen Künstlern nimmst, und da ist keine Rechte von WME auf dieses Bild, da müssen die schon ziemlich übel abgehen. Also, was ist denn jetzt los? Jetzt knallt bei mir draußen irgendein Silvesterfeuerwerk. Also ist ja fast so, als ob ich eine Zeitreise gemacht hätte. Adro schreibt, wen würdest du gegen Bisping kämpfen lassen, wenn Romero gewinnt und Jacare und wenn Whiteman und Rockhold gewinnen? Also, ja, okay. Also wenn Romero und Jacare gegen... Aha, okay, jetzt verstehe ich die Frage. Okay, also Whiteman gegen Romero und Jacare gegen Rockhold. Und seine Frage ist letzten Endes, wenn Romero und Jacare sich durchsetzen, wen lasse ich dann gegen Bisping kämpfen? Und wenn sich Whiteman und Rockhold durchsetzen, wen lasse ich wiederum dann gegen Bisping kämpfen? Also Whiteman, Rockhold, da lege ich mich fest, da wird Chris Whiteman dann auf Michael Bisping treffen. Und bei Romero gegen Jacare, sage ich auch, wird Joel Romero auf Michael Bisping treffen. Und ich mache das daran fest, dass der Kampf 1 Monat vor dem Jacare-Rockhold-Kampf stattfindet. Und, was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass das Augenmerk einfach deutlich stärker auf Whiteman gegen Romero liegen wird. Und wenn Romero Whiteman besiegt, ist es eine Riesengeschichte. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die UFC das nutzt und Romero dann direkt in den Titelkampf steckt gegen Bisping. Und wenn Whiteman gewinnt, ist das sowieso der legitime Nummer 1 Herausforderer aus meiner Sicht. Gut, wie weit sind wir denn jetzt hier in der Zeit? Eine Stunde. Viel länger will ich ja eigentlich nicht machen. Dann mache ich noch was ganz kurz und ganz schnell. Und zwar hat Mehdi Bagdad sich entlassen. Jetzt werden viele sagen, wer ist denn Mehdi Bagdad? Ja, also den kennt man vielleicht noch von Ultimate Fighter. Dass der entlassen wurde und so, das wisst ihr natürlich, oder wenn ihr es nicht wisst, ist es euch wahrscheinlich auch scheißegal. Was ich aber interessant fand, ist der Grund, warum er entlassen wurde. Er sagt nämlich, er wurde entlassen, weil er einen Kampf absagen musste aufgrund einer Verletzung. Und zwar ist da wieder Joe Silva ein wichtiger Faktor. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch daran erinnern, dass Elia Quinta ja auch seine Probleme mit Joe Silva hatte und Joe Silva wohl doch nicht so nett ist, wie er manchmal rüberkommt im Fernsehen. Und Mehdi Bagdad bekräftigt das letzten Endes, sagt, er hat sich im Vorfeld zu einem Kampf verletzt, musste diesen Kampf absagen und Joe Silva hat zu dem Manager von Mehdi Bagdad klipp und klar gesagt, wenn Mehdi Bagdad diesen Kampf absagt, wird er entlassen. Bagdad musste den Kampf absagen und wurde entlassen. Das sind natürlich Zustände, wenn das stimmt, ja, und wenn es da nicht irgendwie im Vorfeld noch andere Stories gab, die wir jetzt mit berücksichtigen müssten, dann ist das schon ein ziemlich hartes Ding und Das ist nicht schön. Wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Und wenn wir schon bei Joe Silva sind, dann noch ganz kurz, wie in Zukunft die Aufteilung sein wird, wenn Joe Silva die UFC verlässt. Bislang war es ja so, dass Sean Shelby immer für die Damen zuständig war und für die leichteren Gewichtsklassen und Joe Silva sozusagen für die schweren Jungs. Das ändert sich jetzt so ein bisschen. In Zukunft wird Sean Shelby zum einen der Chef der kompletten UFC-Kämpfer sein, also er wird für die Verträge zuständig sein, ja, also er ist einfach der ist das Talent Relations oder keine Ahnung, also er ist einfach der Chef von dem Laden und wird für die Gewichtsklassen Women's Strawweight, Women's Bantamweight, Bantamweight, Featherweight, Lightweight und Welterweight zuständig sein. Und Mick Maynard, der ja von der UFC abgeworben wurde, von WSOF, von wo wurde der von WSOF geholt? Ich glaube, ja, wird für die Flyweight Division zuständig sein, für die Middleweight Division, für die Light Heavyweight Division und für die Heavyweight Division. Das bedeutet, Sean Shelby wird für die lukrativsten Gewichtsklassen zuständig sein und Mick Maynard kann sich erstmal an den eher nicht ganz so im Fokus stehenden Gewichtsklassen abkämpfen. Jetzt noch ein letzter Blick in den Chat. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt, Themenvorschläge, haut sie jetzt raus. Denn jetzt liegt die Sendung in den letzten Atemzügen. Der Arthur schreibt, und Romero hat Jacare besiegt. Ja, ist mit Sicherheit ein Punkt. Da geht es nochmal darum, wer als nächstes auf Michael Bisping trifft. Wobei man natürlich bei Romero Jacare sagen kann, dass dieser Kampf doch ein umstrittenes Ende hatte. Also da, auf dem Papier hat er den besiegt. Aber ja, ich fand es nicht so deutlich. Beziehungsweise hätte ich eher zu einem Unentschieden tendiert bei diesem Kampf. Ja. Aber Sieg ist Sieg. Der Biermönch schreibt noch, hast du das neue Stand-Up-Programm von Joe Rogan gesehen? Wenn ja, wie fandest du es? Nein, ich habe es noch nicht gesehen und zwar aus zeitlichen Gründen. Ich habe mir dieses Wochenende Westworld, Divorce, Query und natürlich dann am Montag Walking Dead reingepfiffen und kam aus diesem Grund noch nicht dazu, das Special von Joe Rogan zu schauen. Was ich bislang gelesen habe, jetzt jault die Katze wieder rum. Was ich bislang gelesen habe, ist aber, dass es mittelmäßig bis gut sein soll. Also es gibt wohl bessere Specials, nicht nur von Joe Rogan, sondern auch sonst von anderen Komödianten. Hört ihr die Katze? Ich bin mal ganz leise, trink einen Schluck. Hört man's? Ich hoffe, man hört's. Der Döpp schreibt noch, Dos Anjos gegen Ferguson. Wen siehst du vorne? Halt doch jetzt mal den Sappel. Ich sehe aktuell Dos Anjos ein bisschen weit vorne. Ein bisschen weiter vorne. Tony Ferguson hat natürlich viele Waffen, sage ich mal, die er einsetzen kann gegen Dos Anjos, aber ich glaube, dass Ferguson sich zu oft Treffer einfängt. Man hat das im Benetta, wie hieß der? Benetta hieß der Vogel, glaube ich, oder? Wie hieß denn der nochmal? Lando Venetta? Wie hieß denn der? Habe ich den Namen vergessen? Lando Venetta, so hieß er doch. Renata, Venetta, ja. Da hat man das gesehen, dass er sich immer mal wieder Schläge einfängt, die vermeidbar sein müssten für einen Kämpfer seines Kalibers. Also da bin ich ein bisschen überrascht gewesen. Man kann das vielleicht abtun mit, er hat seinen Gegner unterschätzt, aber Dos Anjos, wenn er nicht allzu viel bleibende Schäden, ja, also gerade so ein bisschen Gunshy und sowas, wenn er nicht allzu viel bleibende Schäden von seiner Niederlage gegen Eddie Alvarez davon getragen hat, glaube ich, dass er Ferguson besiegen kann. Das könnte so ähnlich aussehen wie der Kampf gegen Donald Cerrone, ja, dass er viel mit Leg Kicks arbeitet, dann auf den Körper geht und so. Aber Ferguson ist ein Typ, der ist schwer einzuschätzen. Also hochinteressanter Kampf und wie gesagt, jetzt ab Samstag werde ich mir da viel dazu angucken auf YouTube und natürlich dann auch auf dem Fight Pass und mich so richtig einstimmen auf den Kampf. Also ich möchte Dos Anjos unter Vorbehalt als meinen Favoriten in diesem Kampf festlegen. Der Arthur schreibt, wie findest du Brian Stann? Ist nicht so mein Ding. Ja, ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von den ganzen amerikanischen Kommentatoren, von den Deutschen aber auch nicht. Nee, aber John Ennick und so, das ist unerträglich aus meiner Sicht. Diese Art und Weise zu reden, da drehe ich am Rad. Also da denke ich mir immer so, da könnt ihr nicht einfach normal miteinander reden, wie normale Kommentatoren das Football zum Beispiel auch tun. Also der Ennick, der geht mir ja so auf den Sack, auch wenn du seinen Podcast hörst, dass alle 30 Sekunden, hallo, hier ist John Ennick und Kenny Florian, wir sprechen jetzt gerade mit Michael Bisping, da denke ich mir, ja, du dummes Schwein, wer sollst du sonst sein? Ich lade doch deinen Podcast runter und da steht drauf, dass du mit Michael Bisping sprichst. Der hat halt immer so eine Ansprechhaltung, die er mal irgendwo auf irgendeiner Journalistenschule hat eingebläut bekommen und die zieht er knallhart durch. Und dieses Abspulen von Catchphrases ist natürlich bei Goldie noch viel schlimmer, ja. Aber das geht mir alles so auf den Sack. Also, was Kommentatoren angeht, kann die UFC mit Sicherheit auch noch einen Sprung nach vorne machen. Brian Stann, ich finde ihn nicht völlig verkehrt als Kommentator, aber es ist mir zu aufgesetzt. Und auch dieses, ja, das ist unser Präsidentschaftskandidat und so, das Gelaber, das geht mir alles auf den Sack. Also, wenn ich mir ein Traumkommentatoren-Duo zusammenstellen könnte, dann wäre das, glaube ich, Dominic Cruz und Joe Rogan. Ja, das würde ich so auf Anhieb mal sagen. Cruz und Rogan würde mir sehr zusagen. Rogan hat doch gesagt, dass er nicht mehr so weit entfernt kommentieren will. Ja, ist absolut richtig. Der wird nur noch in Nordamerika die Events bzw. die Pay-Per-Views kommentieren. Wird sich immer mehr zurückziehen, das ist meine Prognose. Der Biermann schreibt, ich fand es maximal mittelmäßig, hab allerdings auch nur die ersten 20 Minuten ausgehalten, soll er lieber weiter kommentieren. Sehe ich auch so. Ich muss aber dazu sagen, dass Rogans Specials, fand ich meistens eher so mittelmäßig. Ja, es gab immer wieder so ein paar Highlights, aber insgesamt dann doch eher mittelmäßig. Ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken. Arthur, welche Division findest du am interessantesten und welche am schlechtesten? Ich finde die Light Heavyweight Division am schlechtesten oder am schwächsten und die Lightweight und Middleweight Division am stärksten. Also wenn ich jetzt rein von den Kämpfern, die in einer Division sich aufhalten, ausgehen soll, dann ist für mich natürlich die Lightweight Division die interessanteste und ich würde fast sagen, dass die Heavyweight Division für mich die uninteressanteste ist. Wobei ich da Cain Velasquez und Verdum und auch JDS gerne sehe. Es ist für mich wirklich schwierig. Für mich hat jede Division irgendwie so gewisse Kämpfer, auf die ich mich immer wieder freue. Aber ich würde es mal so angehen, wenn ich nur noch eine Division in der UFC verfolgen dürfte, welche wäre das? Dann würde ich mir die Lightweight Division aussuchen. Und wenn ich eine streichen müsste, welche wäre das? Dann würde ich die Heavyweight Division streichen und hoffen, dass Cain Velasquez, JDS und Verdum in die Light Heavyweight Division runtergehen können. Ich hoffe, die Frage konnte ich damit einigermaßen beantworten. Auf Facebook kam auch noch was, der Jens hat geschrieben, was hältst du davon, dass die erste Fight Night in New York nach dem vielleicht größten Pay-Per-View der Geschichte so schwach besetzt ist, mit dem Black Beast als Hauptkampf? Ich sehe jetzt, dass ich für mich ist halt dieses Madison Square Garden Ding eine große Nummer, aber nur weil die UFC es zur großen Nummer macht. Ich persönlich, ich muss immer wieder sagen, mir ist es eigentlich scheißegal, wo das Event stattfindet. Ob das jetzt in New York ist, in Bad Salzuflen oder in Manila. Ist mir alles scheißegal, denn der Octagon steht meistens an derselben Stelle und die Kameras auch und somit verändert sich für mich als Zuschauer rein gar nichts. Außer vielleicht noch atmosphärisch, wenn du in Brasilien oder von mir aus in Irland ein Event veranstaltest oder in England. Das heißt, ist mir eigentlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, dass die UFC das ganz gut einschätzen kann. Albany ist ja jetzt auch nicht so eine große Stadt, sage ich mal, und es ist nicht allzu weit von anderen Orten entfernt, wo die UFC schon Veranstaltungen gemacht hat. Und ja, die werden sich denken, okay, die Halle ist nicht so riesig, also warum jetzt hier irgendwie groß was auffahren? Ich denke mal, das ist der Hintergedanke daran. Also für mich ist das nicht sonderlich schlimm. Was mich wundert, ist, dass sie die 100. Fight Night, die ja in Sao Paulo stattfinden wird, dass sie die nicht besser bestückt haben, möchte ich sagen. Das ist keine schlechte Card, aber es ist jetzt keine outstanding Card. Wobei, ich zum Beispiel bin so ein Typ, gerade wenn ich das nochmal auf Podcasts beziehen sollte, mir ist das immer scheißegal, ob du die 100. Folge hast, die 250. Folge oder 500, das ist mir alles scheißegal. Und ich würde es auch jetzt nicht blöd finden, wenn die UFC so denken würde, wenn sie sagen, na gut, mein Gott, das ist halt jetzt die 100. Fight Night und dann kommt halt die 101. Warum soll man jetzt da einen Riesenfass aufmachen? Also, so sehe ich's. Ich verstehe aber, dass vielleicht Leute sich wundern, dass man in Albany jetzt nicht so ein Riesenfass aufmacht wie im Madison Square Garden. Aber wie oft kannst du das machen? Das ist die andere Frage. Ja? Also du bist natürlich auch irgendwo legitimiert mit guten Cards. Ja, man möchte 207 groß machen, 206 wollte man auch groß machen, 205 ist riesig. Überhaupt hat man großartige Events veranstaltet. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die UFC ein paar Events weniger veranstalten wird, gerade 2017, dann würden natürlich auch so kleine Städte oder so kleinere Events wie Albany davon profitieren und wir würden da auch großartige Kämpfe sehen. So, es kam nichts mehr, wenn ich es richtig sehe. Dann sind wir durch. Ich bedanke mich bei euch wirklich recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, das ganze Projekt wächst noch so ein bisschen. @RickyMMA auf Twitter und auf Facebook. Bitte folgen, bitte folgen, bitte folgen. Ich informiere euch da, würde ich jetzt mal so behaupten, mit allem, was wichtig ist rund um die UFC. Ich spoilere euch nicht, ich poste nicht von irgendwelchen Fight-Announcements, die wo die Kämpfer einem nichts sagen. Also da werdet ihr eigentlich von mir verschont. Probiert's einfach mal aus. Entfolgen könnt ihr auch jederzeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube einen Daumen da lasst, wenn ihr kommentiert, wenn ihr andere Beiträge von mir teilt und liked, Podcast-Feed natürlich positiv bewertet auf iTunes, das hilft. Und ja, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges, das könnt ihr mir jederzeit via Twitter, Facebook oder von mir aus auch als E-Mail zusenden. Ich bin dafür alles offen und freue mich natürlich auch, wenn ihr mich unterstützen würdet. nonpg.de oder rickypalm.de sind die Webadressen und dann einfach mal auf dieses Schnupsi drücken, wo sich dann ein Fenster öffnet und da stecken sie den Nippel rein, mit dem sie durch die Tasche drehen oder weißt du, guck, nein, ihr wisst schon. Achso, und im Podcast werde ich auch immer einen Link mit reinpacken, so dass ihr, wenn ihr in eure Podcast-Beschreibung schaut, also wenn ihr die Folge hört, guckt in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr da auch draufklicken und könnt mich unterstützen. Wie gesagt, das ist kein Aufruf, kein klassischer Battle-Aufruf, so, ja, ihr müsst mich unterstützen, sonst muss ich das Projekt beenden, sondern es ist ein Hinweis, weil es, wie gesagt, dann und wann, auch jetzt nicht jede Woche, einfach mal ein paar Leute gab, die mich darauf angesprochen haben, ob man mich denn irgendwie mit einem Spendenbutton unterstützen kann. Das habe ich jetzt eingeführt. Übrigens kamen auch schon 15 Euro, da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Wie gesagt, alles das, was ich von euch bekomme, meine lieben Freunde, fließt wirklich zu 100% in dieses ganze Podcast-Gebilde. Das war schon immer so bei mir und wird auch immer so bleiben. Und ich hoffe, ich bleibe euch noch lange erhalten. Das wäre schön. Bis dann. Tschüss. Ich habe schon wieder so eine rote Birne bekommen. Achso, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Jetzt hören die Podcast-Hörer noch zu. Denn ich muss jetzt, ich nehme die Podcast-Spur separat auf, sonst habe ich einfach nur das YouTube-Tonsignal genommen. Es ist Wahnsinn. Also auch die Podcast-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.